voce. Ich möchte nur einige wenige ergänzende Bemerkungen machen. Die Essenz meines Papiers ist ja in den beiden Schaubildern enthalten, die einerseits die Entwicklung der Geldmenge darstellen, andererseits die Entwicklung der Preise. Auffallend ist im italienischen Fall, dass die Geldmenge seit Ende, also in diesem Falle der Banknotenumlauf, seit Ende 1920 nicht mehr steigt, während die Staatsverschuldung noch bis 1922 ansteigt. Das ist von vielen dahingehend interpretiert worden, dass Mussolini, nachdem er 1922 die Regierung übernommen hatte, die Stabilisierung der Staatsfinanzen herbeigeführt hat und damit die Stabilisierung der Währung. Tatsächlich jedoch ist, wie gesagt, die Geldmenge seit 1920 nicht mehr gestiegen und das Preisniveau seitdem auch tendenziell stabil. Und das hängt damit zusammen oder ist damit zu erklären, dass offensichtlich das Vertrauen in die Stabilität der Währung 1920 zugenommen hat, sodass ein größerer Teil der Staatsschuld nicht mehr über die Notenbank, sondern auf dem privaten Geld- und Kapitalmarkt finanziert werden konnte. Ich möchte noch ein Wort sagen zu der Frage, wie die Inflation in Deutschland zu einer höheren Beschäftigung und zu einem stärkeren Wachstum der Produktion als im Ausland geführt hat. Von manchen ist behauptet worden, die Inflation habe dadurch auf die Produktionstätigkeit anregend gewirkt, dass sie die äußere Entwertung der Mark, also die Wechselkursentwertung, weitergetrieben hat als den Preisauftrieb im Inland. Und dadurch seien besonders günstige Absatzmöglichkeiten für die deutsche Industrie auf den Auslandsmärkten gegeben gewesen und dadurch habe man also einen besonderen Boom in der deutschen Wirtschaft erlebt. Nach meiner Ansicht und auch nach den Daten, die Herr Henschel hier vorgelegt hat, ist ja der Exportanteil der deutschen Wirtschaft in dieser Zeit so dramatisch nicht gewesen. Es ist auch nicht zu vermuten, dass hier, gerade weil wir es ja mit einer negativen Handelsbilanz zu tun haben, in der Inflationszeit auch, dass hier der wesentliche Motor gelegen habe, der die inflationären Kräfte auf die reale Sphäre der Wirtschaft übertragen hat, sondern ich meine, dass der Mechanismus im Wesentlichen gelaufen ist über die Wirkung, die die Geldentwertung auf die Realverzinsung des Kapitals gehabt hat. Preissteigerungen haben ja einen Einfluss darauf, wie sich für den kreditnehmenden Unternehmer die Realverzinsung darstellt. Und der Zins blieb, ob das der Diskontsatz war oder der Kapitalmarktzins, während der gesamten Inflationszeit bis Mitte 1922, bis zum Einsetzen der Hyperinflation in Deutschland sehr niedrig, 5% circa, der Kapitalmarktzins lag zum Teil sogar darunter. Bei Preissteigerungen, die pro Jahr 50% und mehr ausmachten, sodass wir eine hochgradig negative Realverzinsung haben und dass dies natürlich Unternehmen dazu verleiten muss, zu investieren, zunächst mal nachzufragen und dann auch zu investieren in Anlagen und die Produktion auf Touren laufen zu lassen. Auf diesem Wege kann sich dann auch die deutsche Wirtschaft als Lokomotive für die Weltwirtschaft entfalten, indem bei anhaltendem Boom in Deutschland die Nachfrage nach Importgütern sehr hoch bleibt, während bei nachlassender Nachfrage im Ausland die Nachfrage nach deutschen Exporten relativ absinkt oder es sehr schwierig wird für deutsche Unternehmen in dieser Krise 1920-21 zu exportieren. Ein letzter Punkt, den ich noch aufgeführt habe und den Herr Hartner nicht erwähnt hat, der aber in den größeren politischen Zusammenhang hineingehört, den wir hier ja auch diskutieren wollen, ist der, dass meines Erachtens die Parallele diskutiert werden sollte, die zwischen der Wirtschafts- und Bankenkrise in Italien im Jahr 1921 einerseits der daraus folgende Machtübernahme der italienischen Faschisten 1922 besteht und andererseits der Bankenkrise in Deutschland im Jahr 1931 und der Machtübernahme Hitlers einige Zeit später. Ja, ich möchte es bei diesen Bemerkungen belassen. Ja, nur ganz kurz. Im Prinzip hat mich Herr Hartner sehr ausführlich und sehr adäquat referiert, sodass ich nicht viel sagen muss. Und das, was ich sage, gerät auch schon ein bisschen in die anschließende Debatte rein. Ich würde also Herrn Holt-Frerichs Ansicht, dass die deutschen Exporterfolge nicht wichtig gewesen sind für die relative Erholung der deutschen Industrie in den ersten 20er Jahren nicht ganz teilen. Ich finde schon den Anstieg der Exportquote gerade am Industrieprodukt bis 1922 ganz eindrucksvoll. Ich übersteige hier sehr deutlich die nicht gerade geringe Exportquote 1913. Was ich bestreite ist, dass der Anstieg der Industrieexporte irgendetwas, und das findet man ja in der Literatur gewöhnlich dann auch, mit der Inflation zu tun hat. Ich habe, und darauf hat Herr Hartner ja hingewiesen, bin eher der Ansicht, dass es daran liegt, dass früher an deutsche Produkte gewöhnte Länder zu diesen Produkten zurückkehren und dass dann insbesondere die neutralen Staaten wegen ihrer während des Krieges angehäuften Marktguthaben, die sie nun verwerten wollen, unbeachtlich der Preise und unbeachtlich der Tatsache, dass zeitweise der Außenwert schneller sank als die Innenkaufkraft in Deutschland Produkte abnahm. Ich bin dann, und das führt dann in die Diskussion zu der Diskussion von heute Morgen zurück, über positive wirtschaftliche Wirkung oder abträgliche wirtschaftliche Wirkung der Inflation auf Deutschland, eher der Ansicht, dass die Hyperinflation und die folgende Stabilisierung, vor allem aber die Hyperinflation, die Schuld an der Unterbrechung dieses Exportaufschwungs trägt, an den dann nie wieder angeknüpft werden kann. Der zweite Punkt ist, da Sie nun auch schon darauf und der Hartner zuvor darauf angesprochen haben, das ist Ihre Überlegung, dass die anhaltende Konjunktur in Deutschland 1920-21 Wesentliches oder sogar Maßgebliches dazu beigetragen hat, dass die Weltwirtschaft nicht in ein solches Konjunkturtief, ein solch anhaltendes Konjunkturtief abrutscht wie 1929-32. Ich kann, wenn ich mir die deutschen Importe in dieser Zeit angucke, namentlich die Industrieimporte, das ist ja zunächst doch mal formgebend eine industriewirtschaftliche Krise, diese Weltwirtschaftskrise, kann also nicht sehen, in welcher Weise und welches die Wege gewesen sein sollen, über die und in denen Deutschland stabilisierend gewirkt hat. Weniger als Lokomotive, denn als eine Art Prellbock, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht? Dass er also nicht noch weiter abrutschen konnte. Ein zweites Problem, was mich in der Diskussion interessieren würde, weil ich da einigermaßen unsicher bin, das hängt mit der vergleichsweise hohen Aggregation meiner Daten zusammen und dem Mangel an quantitativen Material, was ich zur Interpretation mit heranziehen konnte, ist die Frage, und ich bin da nicht ganz so pointiert, wie Herr Hartner das artikuliert hat, ob der Erfolg der deutschen Industrie, den ich, muss ich gestehen, bis 1922, 23 nicht so eindrucksvoll finde, wie es zeitweise ausgedrückt wird, ob der irgendetwas mit Problemen der Zufuhr von Rohstoffen zu tun hatte, oder ob die tatsächlich ganz anders als das in anderen mittel- und südosteuropäischen Ländern der Fall gewesen sind, schon frühzeitig überwunden gewesen sind. Ich bin da sehr viel weniger klar, als das Herr Hartner formuliert hat und wie das vielleicht auch aus meinem Referat aufscheinen macht. Ein drittes Problem ist dann schließlich, und das ist schon ein Frage, die über den engeren Zeitraum, der uns interessiert, hinausgeht, die Frage nach dem Sinken der Exportquote, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, nach den Gründen dafür. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen. Borchardt nennt also die überhöhten Lohnkosten. Sie haben gestern, indem Sie Reserven gegen Borcherts Interpretation anbrachten, auf das weltweit steigende Zollniveau hingewiesen. Ich bin etwas skeptisch, ob man das völlig halten kann. Der Anstieg der Zölle betrifft ja zunächst vor allen Dingen Agrargüter. Ich bin eben der Meinung, aufgrund dessen, was ich da an Material zur Verfügung habe, dass es zum guten Teil an einer Nicht-Anpassung der deutschen Industrie an Marktgegebenheiten auf den Weltmärkten gelegen hat. Wobei das nicht so ist, dass ich denen Vorwurf machen will oder ihnen gar Versagen vorwerfen will. Das kann ich und darf ich nicht. Meine Aufgabe ist es, mehr oder weniger vorbehaltvolle Überlegungen anzustellen und nicht zu verurteilen. Die Frage ist eben nur, ob einerseits Anpassungsnotwendigkeiten im Hinblick auf ganz bestimmte Produkte und Güter verpasst worden sind. Ich habe da besonders darauf hingewiesen, auf die Maschinenbauindustrie und auf die Elektroindustrie, die ja doch nicht in der Weise, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg Position auf dem Weltmarkt hatten, diese Position wiedergewinnen. Und da meine ich, dass es zum guten Teil daran liegt, dass sich die Maschinenbauindustrie viel zu langsam umstellt, von, ja mal grob gesagt, Dampf und Schiene auf Verbrennungsmotor und Straße. Sie haben vorhin schon auf die Autoindustrie hingewiesen. Ähnliches gilt für die Elektroindustrie. Auch hier eine viel zu langsame, sehr stark vernachlässigte Umstellung von der Starkstrom-Elektrotechnik auf Schwachstrom-Elektrotechnik. Und da kommt dann, aber das will ich nachher eventuell ausführen, das Problem der dauerhaften Verbrauchsgüter mit ins Spiel. Ähnliches gilt für eine Umstellung von Märkten. Ich würde meinen, dass es ein Problem, das ist furchtbar, der deutschen Industrie, ja, ein Problem der deutschen Industrie gewesen ist, wobei man dann überlegen muss, inwieweit das überhaupt zu überwinden war, dass sie auch in den 20er Jahren sehr stark europazentriert blieb und die Überseemärkte, wo die Steigerung der Außenhandels Raten sehr viel größer als in Europa zu stark vernachlässigt. Aber das war schon viel länger, als ich wollte. Ich danke den vier Kollegen und ich würde vorschlagen, dass wir eine 15-minütige Pause einlegen. Sie haben sie sich redlich verdient. Wer sich hier in die Liste eintragen möchte, der möge das bitte jetzt tun und vielleicht in Klammern, wie der begrüßenswerte Vorschlag von Herrn Hunecke heute Morgen schon lautete, dann den Namen des Referenten setzen, auf den er sich direkt beziehen möchte, oder der beiden oder der drei Referenten, auf die er sich gern beziehen möchte. Vielen Dank. Vor uns haben und ich sie vorher lang genug in Anspruch genommen habe. Drei Wortmeldungen habe ich hier. Zunächst würde ich vorschlagen, dass diejenigen, die sich zu Herrn Henschel gemeldet haben, zu Wort kommen und dann die übrigen. Es ist Professor Fischer, der zu Herrn Henschels Beitrag was sagen möchte, Herr Ranke zu Herrn Holt-Frerich und Herrn Henschel und anschließend noch Herr Feldmann. Herr Fischer, bitte. Ich möchte eine Bemerkung zur letzten Bemerkung von Herrn Henschel machen, dass möglicherweise die deutsche Industrie schon deswegen nicht zum Motor der Weltwirtschaft hätte werden können, dass, weil sie sich zu langsam umgestellt hat. Diese langsame Umstellung ist ja ein mehr allgemeines Phänomen der Zwischenkriegszeit. Die Anpassungsschwierigkeiten werden besonders immer in Bezug auf die englische Industrie betont, dass die englische Industrie versäumt habe, sich an die neuen Bedingungen, die neuen Märkte einzustellen, dass vor allen Dingen die alten Industrien nicht genügend geschrumpft, die neuen nicht genügend expandiert seien. Und man vergleicht im Allgemeinen Deutschland damit positiv. Die Engländer hätten es so machen sollen wie die Deutschen. Werfen Sie den Deutschen sozusagen das Gleiche vor, was die Engländer sich selbst vorwerfen. Und Aldcroft in seinem Buch über die Weltwirtschaft in den 20er Jahren gebraucht kein Wort, glaube ich, so oft. Ich habe als Herausgeber es mindestens in jedem zweiten Fall ohnehin gestrichen, aber er gebraucht kein Wort so oft wie Maladjustment. Für ihn ist alles, was in den 20er Jahren schiefgelaufen ist, Maladjustment. Es scheint also ein Eindruck zu sein, der sehr weit verbreitet ist, ohne dass man es wirklich in jedem Fall so genau nachweisen kann, warum denn ausgerechnet jetzt diese Anpassungsschwierigkeiten auftreten sollen und angeblich vor dem Ersten Weltkrieg nicht. Man kann einige Gründe dafür natürlich anführen, zum Beispiel die politischen Schwierigkeiten. Möglicherweise ist die Kommunikation abgebrochen oder nicht mehr so gut gewesen. Die Marktinformationen liefen vielleicht nicht mehr so schnell. Aber warum eigentlich? Man kann es immer für Deutschland plausibel machen, aber eigentlich nicht für England. Denn Englands Kommunikationslinien zum Rest der Welt sind ja eigentlich nicht abgebrochen. Warum sollte ausgerechnet die englische Industrie sich so schwer umgestellt haben? Aber in diesem Fall interessiert uns nur die deutsche und ich hätte da ganz gern doch eine genauere Erklärung, falls Sie eine haben. Denn, um es zu wiederholen, im Vergleich sagt man immer, die deutsche Industrie habe sich gut umgestellt, die englische schlecht. Ich würde vorschlagen, dass wir einige Beiträge sammeln und dass Herr Henschel dann auf diese Beiträge zusammenfassend antwortet, wenn er einverstanden ist. Der Nächste, der sich speziell zu Herrn Henschel, aber auch zu Herrn Holt-Frerich gemeldet hatte, ist Herr Ranke. Ich möchte sofort anschließen, was Herr Professor Fischer gesagt hat. Nämlich, ich meine die Frage, dass die Anpassungsschwierigkeiten mit dem englischen Industrie, man hat es schon in dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die Probleme war schon gestellt. Nämlich, wenn man die deutsche und englische Industrieentwicklung vergleicht, dann man sagt schon, man kann das behaupten, dass schon am Anfang des 20. Jahrhunderts diese alte Struktur, was im 19. Jahrhundert in englischer Industrie vorherrschen war, also besonders Kohle, Eisen und Textilindustrie, mit Vergleichen mit der gewissen Modernisierung der deutschen Industrie, Chemie- und Elektroindustrie, also dass diese Anpassungsschwierigkeit hat schon diese Wurzeln schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich meiner Meinung nach, was nach dem Ersten Weltkrieg geschah, das war schon vor dem Ersten Weltkrieg gewisse Maße gegeben. Die andere Frage, was ich besonders zum Herrn Henschel fragen möchte, eins, ich meine, dass vielleicht es wäre günstig, wenn Sie die in einer Tabelle und in einem Vergleich die ganze Umgruppierung der Exportstruktur der Welt, ich meine also die Nachlassung der Textilindustrie etc. und die Entwicklung, besonders die Maschinenindustrie und Elektroindustrie etc., wenn dann können wir ein besseres Bild bekommen, inwieweit Deutschland war dazu fähig, sich zu dieser neuen Exportstruktur, die ganze Umgruppierung der Weltexport, sich anzupassen. Meine Frage heißt auch, dass meiner Meinung nach in den 20er Jahren besonders diejenigen Daten, was Sie in den verschiedenen besten, in den letzten Tabellen angaben, die Teilnahme der verschiedenen Länder in dem Export- und der Importstruktur Deutschlands. Ich wollte besonders die Probleme des südosteuropäischen Export und Import aufzuwerfen. Soweit, dass ich weiß, selbstverständlich, die Vergleichung ist sehr schwer, weil die Südosteuropa war so viel in politisch umgruppiert, dass es sehr schwer wirklich, wir haben die gewissen statistischen Daten über Rumänien, über Österreich-Ungarn, über Serbien vor dem Ersten Weltkrieg. Also seitdem das Österreich-Ungarn war zersplittert, also sie können nicht ganz dieselben statistischen Daten nach dem Erstkrieg vorweisen. Aber doch, es gab zwei, meiner Meinung nach, sehr wichtige Fragen. Einer ist, damit soll ich zurückkehren, was wir schon im ersten Tag mit Herr Professor Fischer gesprochen haben, nämlich bis zum Ersten Weltkrieg, der deutsche Export war auch mit zusammengeknüpft mit einer großen Menge von Kapitalexport, besonders für diese Rahmen. So viel, dass ich weiß, also fast 20% oder 25% der deutsche Kapitalexport. Ich weiß, dass wir haben nicht ganz gute und genaue Daten, aber wenn man benutzt die alte Daten, weil da sind vorhanden, also 25% von dem Kapitalexport bis zum Ersten Weltkrieg sind in diesem Rahmen gerichtet wurde. In den 20er Jahren, Deutschland hat hat kurzfristige Löhne, aber langfristige Kapitalexport bis 29 in diesem Gebiet fast nie gegeben und seitens Deutschland. Also wenn man das betrachtet, man könnte sagen, dass diese Daten, was ich vorzeige, sind sehr ausgezeichnete gute Daten, wenn Deutschland war fähig, ohne Kapitalexport eine gewisse Menge oder fast dasselbe Menge Industrieexport zu erreichen als vor dem Ersten Weltkrieg. Ist das so oder nicht? Meiner Meinung nach, ich habe gewisse Zweifel. Ich habe gewisse Zweifel und ich stütze mich auf zwei bestimmte Daten. Eine, soweit dass ich weiß, in 27 und 28, seit dem deutschen Industriellen und auch seit dem deutschen Außenministerium, eine gewisse Kampagne ist angeleitet wurde, dass Deutschland soll Südosteuropa als Absatzgebiet zurückgewinnen. Also nach Ihren Daten, Sie haben schon zurückgewonnen, dann diese Kampagne ist vielleicht falsch gesitten. Die zweite Frage, und das seitens der südosteuropäischen Länder, von Seiten der südosteuropäischen Länder sind große Kampagnen gegen Deutschen und Zollschütze gegen die Deutsche, gegen die südosteuropäischen Agrarimporten. Die sind verschiedene Formen, nicht nur Zolle, sondern besonders veterinarischen Sachen, damit die Zollen sind erhöht worden, etc. etc. So meiner Meinung nach, mir scheint das so, dass selbstverständlich Sie haben bessere Daten, aber ich habe gewisse Zweifel, ob diese Daten, dass Deutschland war schon so hochgestellt in den Export der südosteuropäischen Länder, ich frage ein bisschen, ich nehme das in den Zweifel. Obwohl, dass ich damit einverstanden bin, dass Deutschland war schon in dem Prospekt, dass binnen einigen Jahren Deutschland soll die vorherrschenden Exporteur und Importeur für Südosteuropa sein. Aber das ist eine Frage, was ich möchte sagen, eine strukturelle Frage von Europa, weil wenn man also die heutige Lage Südosteuropa sieht, wenn man nicht betrachtet, das sind verschiedene politische Verhältnisse, Deutschland hat, besonders wenn man die zwei Deutschland zurück zusammennimmt, auch gewisse Maße eine vorherrschende Stellung in den südosteuropäischen Ländern, wenn man von den Sowjetunion absieht, was ja keine spezielle Rolle. Also darf ich noch eine Frage zum Herrn Holsterich stellen? Ja, also meine Frage heißt, dass ich bin nicht sehr überzeugt von Ihrer Argumentierung, dass wenn hätte die deutsche Konjunktur während der 2021 nicht gegeben, dann vielleicht die Krise so tief gegangen, so große Menge, so große Quantitativ erreicht hatten, als in 21. Besonders darum, weil die große Depression, die große Krise von 29 war eine Kombination von drei verschiedenen Faktoren, also eine große Agrarkrise, die industrielle Krise und ein finanzieller Zusammenbruch, was die ganze 29, die 20er Jahre aufgebrochen wurden. In 21, 22, es waren überhaupt nicht so große Vorräte, zum Beispiel in Agrargebieten. Eine Agrarkrise war überhaupt noch nicht vorhanden, ganz im Gegenteil. Es war ein gewisser großer Mangel in agrarischen Produkten in Europa, besonders in Osteuropa. Die ganze finanzielle, internationale Finanzstruktur, was zwischen 24 und 29 aufgebaut wurde, es fehlte noch. Also ich glaube, eine solche Vergleichung hat nicht genügend Gründe. Man kann sagen, dass vielleicht Hätte Deutschland keine Konjunktur gegeben, die industrielle Krise in der Welt ist tiefer geworden. Aber die ganzen Aspekte, die allgemeinen Aspekte, ich glaube, für eine solche Krise, was sie 1929 wirklich gegeben haben, waren noch nicht vorhanden sofort nach dem Ersten Weltkrieg. Vielen Dank. Herr Holt-Frerich wollte zunächst eine Frage an Herrn Henschel richten und vielleicht, Herr Holt-Frerich, würden Sie bei der Gelegenheit gleich auf die Frage von Herrn Ranke antworten können, dann können wir das zusammenfassen. Ne? Ja, zunächst zu Herrn Ranke. Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, dass es diese drei Elemente der Krise, die es nach 1929 gegeben hat, nicht schon 1921 gegeben habe. Ich habe mich mit der Konjunktur in den USA in den Jahren 1920-21 beschäftigt. Und ein prägendes Merkmal dieser Depression in den USA ist die Depression der Landwirtschaft. Es hat kaum eine Zeit gegeben, auch nach 1929 nicht, wo die Agrarpreise derart rapide zusammengebrochen sind, derart schnell auch zusammengebrochen sind, wie in der Krise von 1920-21. Es hat Kampagnen der Agrarier in Washington gegeben. Man möchte doch um Himmels Willen wieder Kreditinstrumente mobilisieren, die im Krieg geschaffen worden waren, aber für ganz andere Zwecke, zum Beispiel die War Finance Corporation, die dann eben 1920-21 Kredite an die Landwirtschaft geben sollte, damit ihr aus der Klemme geholfen wird. Es war eine ausgeprägte Agrarkrise in Amerika schon zu diesem Zeitpunkt. Das mag anders gewesen sein in Südosteuropa. Da bestand sicherlich ein Mangel auch an Nahrungsmitteln, aber das ist ja auch ein Kennzeichen dieser Situation, dass auf der einen Seite eine Überproduktion besteht und die Güter nicht abgesetzt werden können, auf der anderen Seite ein riesiger Bedarf an Nahrungsmitteln besteht, aber wegen mangelnder Kaufkraft sich nicht entfalten kann. Industrielle Krise hatten wir 1920-21 auch. Das lässt sich ja wohl nicht leugnen. Und wir hatten die Ansätze einer Finanzkrise. Wir haben sie ganz deutlich im italienischen Fall, wo Banken zusammengebrochen sind, beziehungsweise ihr Zusammenbruch nur dadurch aufgehalten werden konnte, dass die Notenbanken hier zusätzliche Kreditschleusen geöffnet haben. Ich bin deswegen der Ansicht, wir haben sie auch in Amerika übrigens, Schwierigkeiten im Finanzsektor. Ich bin deswegen der Ansicht, dass diese drei Elemente durchaus vorhanden waren, schon in der frühen Zeit, dass die gegenläufige Konjunktur in Deutschland auf der einen Seite als wichtigem Industrieland, in den angelsächsischen Ländern auf der einen Seite, doch zumindest ein Prellbock gewesen ist, wie Herr Henschel gesagt hat, um zu verhindern, dass die Krise noch weiter nach unten abgleitet. Im Jahr 1926 haben wir den umgekehrten Fall. Wir haben eine Krise in Deutschland bei weiterlaufender Hochkonjunktur im Ausland. Und die Krise, die in Deutschland ausgebrochen war, ist ja dann auch relativ schnell über die anhaltende Exportnachfrage überwunden worden und führte dann in eine neue, relativ gute Konjunktur 27-28 hinein. Das Charakteristische an der Krise nach 29 ist neben den drei Elementen, die Sie aufgezählt haben, doch, dass sie in allen Ländern im Gleichschritt vonstatten ging und dass wirklich kein wichtiges Land eine Hochkonjunktur beibehalten hat. Zu Herrn Henschel. Herr Henschel malt die Datenlage für die Inflationsjahre sehr schwarz. In meinen eigenen Forschungen bin ich auf einiges Material gestoßen, das diese Einschätzung nicht ganz zulässt. Insbesondere die Unterlagen, die in der Reparationskommission im Zusammenhang mit den Untersuchungen des McKenna-Komitees gesammelt wurden. enthalten Schätzungen verschiedenster Art zu der Entwicklung der deutschen Handelsbilanz während und nach dem Ersten Weltkrieg. Schätzungen, die alle Möglichkeiten der Bewertung zum Beispiel von Mengenangaben durchspielen. Bewertung mit den Preisen von 1913, Bewertung mit den laufenden Preisen Englands auf die deutschen Handelsmengen und so weiter. Und all diese Schätzungen, die sehr vorsichtig und mit bester Kenntnis der damaligen Experten vorgenommen worden sind, zeigen ganz eindeutig, dass die deutsche Wirtschaft ein Defizit hatte, das vom McKenna-Komitee dann schließlich auf 5,5 bis 6,5 Milliarden für die Jahre 1919 bis 23 beziffert wird, während die deutschen Zahlen ja ursprünglich höher lagen, und das hatte wohl propagandistische Gründe. Aber das wird auch dann aufgeschlüsselt auf einzelne Jahre, und da ist wiederum deutlich, Sie haben hier ja nur einen Durchschnittswert von 1,5 Milliarden pro Jahr angegeben, dass das größte Defizit im Jahr 1919 erreicht wird, als Deutschland wegen der zunächst noch andauernden Blockade noch nicht exportieren kann, gleichzeitig aber großen Importbedarf decken muss, insbesondere bei Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Und das zweitgrößte Defizit im Jahr 1921 in der Krise. Und zwar deswegen, weil die Exporte zurückfallen gegenüber dem Jahr 1920 und weil gleichzeitig wegen der anhaltenden Hochkonjunktur und der niedrigeren Weltmarktpreise für Rohstoffe die deutschen Importe sehr stark zunehmen. Vielen Dank. Ehe ich Herrn Henschel jetzt die Gelegenheit gebe, diese vielen Fragen zu beantworten, möchte ich selbst noch eine kurze Frage an ihn stellen. Und zwar, was eben den Zusammenhang zwischen Waren- und Kapitalexport betrifft, eine Frage, die ja in den 20er und dann auch in den 30er Jahren immer wieder diskutiert wurde und auch in diversen Publikationen behandelt worden ist, und speziell, was eben die Elektroindustrie betrifft, wo Herr Henschel festgestellt hat, was ganz unbestritten ist, dass die Exporterfolge der deutschen Elektroindustrie nicht mehr an ihre Vorkriegserfolge herankamen. Dass es zwar absolut eine Steigerung gab, aber dass sie relativ stark zurückblieb, insbesondere im Starkstromsektor. Ich selber würde das zurückführen auf den Verlust der deutschen Investitionen in diesem Sektor. Also denken Sie an stromerzeugende Unternehmen, an Straßenbahnen und so weiter, in denen das deutsche Kapital vor dem Ersten Weltkrieg äußerst stark vertreten war. Und nur dieses Unternehmergeschäft, das heißt die Belieferung der eigenen Tochtergesellschaften oder der Beteiligung, hat diesen stetigen Fluss von Investitionen der deutschen Großkonzerne garantiert. Als dieses wegfiel nach 1918, es macht sich besonders bemerkbar in Lateinamerika, in Südosteuropa, in Italien, in Russland, dann hat die deutsche Starkstromindustrie mit akuten Absatzschwierigkeiten zu kämpfen. Das trifft natürlich eben für einen Sektor wie das Fernmeldewesen nicht in diesem Maße zu. Also in diesem Zusammenhang, in diesem Sektor zumindest, glaube ich, dass der Schwund des deutschen Auslandskapitals tatsächlich sich negativ ausgewirkt hat. In einem Sektor, in dem der Exporterfolg direkt zusammenhing mit der Kapitalbeteiligung. Also nicht mit einem irgendwelchen vorhandenen innovativen Vorsprung, wie es zum Beispiel in der Chemie der Fall war, sondern hier einfach mit der Kapitalstärke dieser Unternehmung. Denn im Starkstromsektor hat sich ja bekanntlich seit Mitte der 1890er Jahre bis Mitte der 20er Jahre nichts Entscheidendes auf technologischem Gebiet mehr getan. Da hatte Deutschland keinen technologischen Vorsprung zu verteidigen. Selbstverständlich. Ich dachte, Sie wollten hinterher... Ja. Ich dachte nur, Sie wollten dann zu diesen Vergleichstellungen nehmen. ganz schnell zu Herrn Henschel. Zwei Sachen, Herrn Henschel, nur Sie wieder, also mehr zu belästigen. Aber an Seite 39, also über Ausführ, ich finde es merkwürdig, dass die Niederlande sind plötzlich an der Spitze. Und das sagte mir, dass der Ausführ ist nicht gerade an den Niederlanden, aber an viel andere Länder über der Niederlande. Das heißt, dass man weiß, also wir haben ziemlich gute Informationen darüber, dass es gibt doch eine Menge neue deutsche Niederlassungen in den Niederlanden, die waren ausgenutzt, also um mit holländischer Flagge die unliebsame deutsche Güter an andere zu verkaufen nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich glaube daher, dass diese Liste täuscht ein bisschen in diese Beziehung. Zweite Frage, ich bin im Allgemeinen der Meinung auch, dass man soll nicht von einem Boom sprechen. Also das ist also sehr übertrieben, ich würde sagen auch von mich. Aber ich glaube schon, dass die Auswirkungen von den Devisen, die man bekam, auf der inländische Wirtschaft und die Rekonstruktion war doch viel erheblicher als unter normalen Verhältnissen. Das heißt, dass man konnte viel mehr mit den Devisen von der Ausfuhrgeschäft kaufen und daher, dass die Auswirkung auch von einer niedrigeren Ausfuhr konnte doch erheblicher sein unter diese inflationäre Bedingungen und man soll das also mindestens ein bisschen mehr betonen. Ja, Herr Henschel, ich würde Sie bitten, dann jetzt mal vorläufig Stellung zu nehmen. Es werden sicher noch mehr Fragen auftauchen. Ja, vielleicht fange ich mit Herrn Holt-Frerichs Frage oder Bemerkung zur Datenlage an. Ich habe sie ziemlich schwarz gemalt und ich halte sie auch nicht für sehr günstig. Ganz, ganz schwarz, also für die ganzen Zeitraum habe ich sie ja nicht gemalt. Mir geht es also insbesondere darum, dass sie für 1919, 21, für 1919 ein wirklich ganz schlechtes, für 1921 die Daten nur mit großen Bedenken und Ähnliches gilt zu verwerten sind und Ähnliches gilt für 23 und das betrifft gar nicht so sehr und darauf haben Sie dann eigentlich Ihre Bemerkungen ausgerichtet. Die Bewertungsfrage als vielmehr die Überzeugungskraft der Mengendaten. Nicht? Mir scheint einfach, und darauf weisen die Reichsstatistiker auch immer wieder hin, die im Grunde genommen noch skrupulöser mit den Daten umgehen, als ich das nachher im Effekt getan habe. Ich benutze die von 21 und 23 dann ja mit einigen Vorbehalten. Immer wieder sagen, nun ja, wir verwenden zwar die Mengendaten, sind uns im Grunde genommen aber darüber klar, dass sowohl was den Import, aber noch mehr was den Export angeht, Lücken sind, über deren Dimensionen wir uns selbst eigentlich gar kein Bild machen können. Das ist, meine ich, gravierender als das Problem, die erhobenen Mengendaten dann in Werte umzurechnen. Und da weiß ich dann gar nicht, ob es noch so große Unterschiede macht, ob man dann verschiedene Verfahren anwendet oder wie es die Reichsstatistiker, denen ich mich angeschlossen habe, gemacht haben, dass man dann einfach die Werte von 1913 nimmt und zu gewichteten Mengen kommt. So was anderes kommen ja die Völkerbundleute auch nicht, sie haben halt nur andere Gewichte, nicht die sich, naja, das ist natürlich immer ein Problem, das habe ich ja in der Fußnote angedeutet, dass sich die Struktur natürlich ändern kann, wenn sie Preise von 1913 nehmen, wenn sie englische Preise von 1922 nehmen. Wir haben nur überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, welche der Wirklichkeit näher kommen und dafür halte ich es fast für unergiebig verschiedene Methoden anzuwenden, sondern für in all seiner Fragwürdigkeit ergiebiger eine durchzuhalten. Im Übrigen, das ist ja vielleicht ganz interessant, komme ich ja auf dem Weg, auf dem ich das nachher mit all den Vorbehalten getan habe, bei der Berechnung eines möglichen Zahlungsbilanzdefizits für den Gesamtzeitraum auf einen ganz ähnlichen Wert wie die Völkerbundstatistiker, nicht? Also etwa 5 bis 6 Milliarden, 4 mal 1,5, dann kommt man da etwa hin. Gut, darf ich vielleicht noch einen Moment, weil Sie dann das Jahr 1921 angesprochen haben, dabei bleiben, und das führt dann ja nochmal und auf die Frage, inwieweit ist Deutschland da Prellbock gewesen, zurück. Sie sagen völlig zu Recht, dass die Exporte zurückgehen, dass die deutschen Importe, namentlich Rohstoffimporte, ansteigen. Aber genau weil es sich um überwiegend einen Anstieg der Rohstoff- und der Agrarimporte handelt, ist mir eigentlich umso weniger klar, wie Sie zu der Mutmaßung oder Überzeugung kommen, dass das den weltweiten, ja ungeheuer starken Rückgang der Industrieproduktion aufgefangen haben kann. Wenn man mal auszurechnen versucht, wie groß etwa der Anteil der deutschen, ob nun Industrie oder Gesamtimport in diesem Jahr 1921 im Vergleich zu der deflationären Lücke ist, die in den wesentlich betroffenen Ländern aufgetreten ist, bin ich etwas skeptisch, ob sich das überhaupt in irgendeiner Weise bremsend niedergeschlagen haben kann. Dann, ja, vielleicht etwas in der Zeit, vielleicht zunächst zu der Frage von Herrn Ranki, oder zu dem Hinweis, dass offensichtlich die deutsche Wirtschaft ihre Exporte nach Südosteuropa in den 20er Jahren sehr stark ausbauen kann, jedenfalls größere Marktanteile wieder gewinnt, als das in anderen Teilen Europas und der Welt der Fall gewesen ist. Das ist in der Tat ganz auffällig. Ich habe das auch im Referat geschrieben, dass da die Erfolge sehr nachdrücklich und auffällig sind, umso auffälliger, als eben die Kapitalexporte tatsächlich weit hinter das, was vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Gebiet geschehen worden ist, zurückfallen. Ich glaube, nicht so völlig, wie zuweilen getan wird, aber sicherlich richtig, dass England und Frankreich sehr viel mehr leisten. Vielleicht kann man sogar überpointiert sagen, dass mit englisch-französischem Kapital Import deutsche Güter gekauft werden, was den beiden sicherlich nicht so furchtbar angenehm gewesen ist. Ihr Hinweis, dass eine Tabelle über die Veränderung der Außenhandelsstruktur im Hinblick auf die Güterkomposition für die gesamte Weltwirtschaft sehr nützlich gewesen wäre, um zu sehen, wie sich dem Deutschland anpasst, das ist völlig richtig. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich das schlichtweg aus arbeitsökonomischen Gründen nicht getan habe. Ja, und das führt dann zu der Frage nach der Anpassung, die auch Sie nochmal aufgeworfen haben, die insbesondere Herr Fischer gestellt hat, nach den Anpassungsschwierigkeiten. Zunächst mal stimme ich Ihnen völlig zu, immer wenn uns gar nichts mehr einfällt, sagen wir, es waren Anpassungsschwierigkeiten, nicht? Völlig richtig. Die andere Sache ist, ich habe, und insofern lag der Akzent bei dem, was ich gesagt habe, etwas anders. Ich würde der deutschen Industrie nie angesonnen haben, dass sie sowas wie Motor der Weltwirtschaft hätte spielen sollen in den 20er Jahren. Darum ging es mir nicht. Das ist nicht meine Forderung. Mir ging es um die, ja, wirklich Überlegung. Und insofern war es also gar kein Vorwurf an die deutsche Industrie. Ob die deutsche Industrie nicht gewisse Veränderungen auf dem Weltmarkt, sowohl regionaler Natur wie was die Güterzusammensetzung anging, übersehen hat, ja, oder aber unter Umständen gar keine Chancen hatte, sich denen anzugleichen. Insofern ist der Vergleich mit England nicht ganz richtig. Ich würde also nicht sagen, und das ist ja der Vorwurf, der an England gerichtet wird und, wie Herr Ranke gesagt hat, völlig zu Recht gesagt hat, schon seit Beginn des 20., im Grunde genommen ja schon seit den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, dass sich die gesamte Volkswirtschaft nicht entsprechend auf die Veränderung des Weltmarkts einstellt. Das gilt für Deutschland ganz sicherlich vor dem Ersten Weltkrieg nicht. Das gelingt ihnen glänzend. Ich meine nur, dass es bestimmten Industriebranchen und gerade denen, mit denen sich Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg vorzüglich angepasst hat und da auch diese hervorragenden Exporterfolge seit der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg hatte, dass die Nein, nicht sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, das wäre ganz sicherlich falsch. Aber ja, eben nicht die Chancen zu ergreifen vermögen oder sie übersehen, die sich da bieten, die seit Mitte der 20er Jahre da sind. Da kommt das ins Spiel, wenn man gerade an die Elektroindustrie denkt, was Herr Hartner gesagt hat, der meine Überlegung im Grunde genommen ja unterstreicht. Die sagen, dass auf dem Starkstrommarkt die deutsche Industrie nur noch sehr schwache Erfolge hatte und aus bestimmten Gründen nur noch haben konnte. Ja, genau das ist meine Überlegung auch. Die sehr viel stärkeren Möglichkeiten hätten auf dem Markt für Schwachstrom-Elektrotechnik gelegen. Da bleibt die deutsche Elektroindustrie eben erstaunlich schwach. Und ich überlege nur, ob daraus die im Vergleich zur Vorkriegszeit schwache Position der deutschen Elektroindustrie zurückzuführen sein könnte. Ähnliches gilt, wie gesagt, auch für den Maschinenbau. Ja, dann die beiden Fragen, wenn ich eine von diese gestellt haben, nicht versucht haben sollte zu beantworten, dann sagen Sie es bitte, die Herr Feldman gestellt hat. Ja, das ist richtig, dass über die Niederlande, ich weiß nicht in welchem Maße deutsche Güter in andere europäische Länder geliefert worden sind, ich weiß es, aber auch da gibt es eben keine Daten, das ist einfach nicht differenziert genug, man weiß nur, dass das geschehen ist, dass in die niederländischen Kolonien über die Niederlande geliefert worden ist. Nicht? In welchem Umfang dass das über die Niederlande an Siegermächte geliefert worden ist, was wahrscheinlich der Fall gewesen ist. Das ist anzunehmen, aber ich kann es also nicht quantifizieren. Nicht? Und insofern mögen Sie recht haben, dass in dieser Tabelle auf der Seite 39, also in dieser Aufstellung über die Rangfolge der Abnehmer in Deutschland, dass die Niederländer unter Umständen um eine Position zurückfallen würden, vielleicht doch wieder hinter England zurück, nicht? Denn das ist schon möglich, dass gerade nach England über die Niederlande eine ganze Menge geflossen ist. Was Ihre zweite Bemerkung angeht, ja, da stimme ich im Grunde genommen ja völlig mit Ihnen überein. Sie sagen also, dass man die Bedeutung der Devisen, die durch die vergleichsweise hohe Exportquote erwirtschaftet hat für den Wiederaufbau der deutschen Industrie, von Bedeutung gewesen ist. Dem würde ich völlig zustimmen. Meiner Ansicht nach hat nur die Möglichkeit, diese Devisen zu erwirtschaften, nicht durch die Inflation begünstigt worden. Ich glaube also nicht, dass Herr Olf-Friedrich hat ja auf Ähnliches hingewiesen, dass der Unterschied zwischen Verfall des Außenwerts und Verfall der inneren Kaufkraft irgendetwas dazu getan hat. Aber dass das wichtig war, daran zweifle ich überhaupt nicht. Das war's. Vielen Dank. Herr Segreto hatte sich gemeldet. Volevo fare qualche domanda, chiedere qualche opinione, diciamo anche così, a Anna Maria Falchero e un po' dire qualche mia opinione invece sul problema del capitalismo organizzato, l'intervento statale in economia. La prima questione appunto è una richiesta di un'opinione relativa alla tesi sostenuta da Webster, che come tutti sanno ha studiato ampiamente il fenomeno ansaldo più che banca di sconto, e ha sottolineato gli elementi di novità rivoluzionaria quasi per il sistema economico, per l'apparato industriale italiano novità rappresentate dalle ipotesi di sistema verticale proposte dall'Ansaldo durante l'ultimo periodo della guerra, insomma, 17-18. Volevo chiedere un'opinione rispetto proprio a queste affermazioni, cioè se è effettivamente una novità, se c'è un carattere realmente rivoluzionario nella proposta, oppure se collegando Banca di Sconto e Ansaldo, come fa Falchiero in un tutt'uno, non vada sottolineato semplicemente il tentativo di sostituire un'egemonia finanziaria ad un'altra. In questo senso, questo è forse magari una richiesta anche di intervento, se così si può chiamare, anche al professor Erner, che ha studiato le banche miste, quelle italiane, in modo approfondito. Vorrei allargare il problema a vedere se la banca di sconto costituisce un caso nuovo di banca mista o meno, nel senso che Falchiero effettivamente sottolinea lo sviluppo in tanti settori della banca di sconto, però la preponderanza dell'Ansaldo la fa apparire, a mio parere, come una banca tutto sommato quasi privata dell'Ansaldo. Questo voglio forzatamente esagerare per provocare una risposta più precisa. Basti pensare, cioè, il collegamento con questa specificità della banca di sconto al fatto che aveva sviluppato i propri sportelli in maniera fuori dal comune, diciamo, per le banche, per le grandi banche miste dell'epoca, insomma, andando a raccogliere crediti ovunque, cosa che forse non avevano fatto nella stessa misura o con la stessa profondità le altre grandi banche negli anni precedenti. Entrando nel merito della battaglia fra Banca di Sconto, Ansaldo e Commerciale, il discorso in generale che è presentato nella relazione si comprende. Quando poi si va nello specifico, diciamo nei giorni salienti delle battaglie, questa battaglia francamente non si vede, nel senso che paradossalmente in alcune riunioni importantissime mancano i rappresentanti dell'Ansaldo. Francamente la faccenda può assumere toni ridicoli, insomma. Per cui secondo me c'è un'esagerazione di questi, un uso di termini che rischiano di sviare tante volte il lettore proprio, e alla base dei quali può essere anche francamente un'esagerazione proprio di fondo, secondo me, del significato di certi momenti, di certe svolte. Tanto per dirne un'altra, in più di un'occasione si dice che l'Ansaldo detiene il controllo della maggioranza delle azioni della Commerciale. Basterebbe quindi pochissimi giorni, tenendo duro per pochi giorni, per avere finalmente battaglia vinta. La cosa non è chiarita sufficientemente, a mio parere. Cioè non si capisce come mai questa battaglia la perdano, non partecipano alle riunioni importanti e poi non riescono a concretizzare quando nemmeno apparentemente hanno la maggioranza. Le ultime cose rispetto agli aiuti che potevano venire, anche qui secondo me c'è un'esagerazione della figura di Nitti, che viene considerato sic et simpliciter un amico della banca, mentre poi mancano le prove concrete di questa amicizia, almeno nel dopoguerra, perché per gli anni della guerra personalmente ho potuto verificare che questi elementi ci sono, però manca invece un supporto a delle tesi che vengono affermate nella relazione. Sull'ultima questione, il capitalismo organizzato, intervento statale. Ma secondo me occorrerebbe cominciare a domandarsi se basta verificare che ci sia un intervento statale particolare di tipo nuovo o meno, diciamo dagli anni dal 1907-11, la guerra, il dopoguerra. Non per semplificare, però bisognerebbe domandarsi a chi giovano i diversi interventi, soprattutto in campo industriale. Sono delle scelte precise ogni volta che vanno a favorire, ad evidenziare i vantaggi, le posizioni di potere già detenute da determinati gruppi industriali in diversi settori. Appunto cito il caso dell'11, del salvataggio della siderurgia. Durante la guerra le decisioni relative all'industria elettrica e nel dopoguerra lo stesso IRI, con la riprivatizzazione di alcuni fondamentali raggruppamenti industriali che passano di nuovo appunto ai privati dopo che lo Stato li aveva presi per sé, con il passaggio del controllo delle società della commerciale. Sì. Passo subito la parola al Falchero. Io ringrazio per la domanda, per le domande, perché mi permettono di ampliare un pochino questo discorso. Non troppo. D'accordo, ok. Io credo che io ho molto rispetto per il lavoro di Webster, però ritengo che siano viziati da una leggera mancanza di materiali, cioè forse Webster ha leggermente esagerato il materiale che ha visto. Questo non per negare che il sistema verticale Ansaldo costituisse effettivamente una novità nel panorama economico italiano, ma per sottolineare il fatto che non si può, a mio avviso, separare la questione della realizzazione del sistema verticale Ansaldo con tutte le implicazioni che questa realizzazione vincente avrebbe avuto nei confronti dell'industria, ma dell'intera economia italiana. Io ricordo che una delle caratteristiche salienti dei dirigenti dell'Ansaldo e della Sconto era appunto questa totale coincidenza tra i propri programmi aziendali e industriali e quelle che loro ritenevano dovessero essere le sorti della nazione, e quindi che ogni volta che i Perrone e la Sconto proponevano un programma industriale lo facevano proponendo contemporaneamente un programma politico di governo dell'intera economia. Lo sottolineo perché secondo me è proprio questo che ne fa invece un elemento di novità nel panorama economico italiano. Ecco, non si può separare secondo me questo sistema verticale Ansaldo dalle necessità di sostituire al vertice dell'economia italiana il dominio della Commit, che una larga, non, evidentemente non sufficiente, ma comunque una larga parte degli industriali italiani aveva cominciato ad avvertire a partire dalla fine del 1914. Quindi la Banca Italiana di Sconto può sembrare sì una banca privata di un'industria, cioè la banca privata dell'Ansaldo, però io credo che sia abbastanza riduttivo considerarla in questo senso. Non era soltanto la banca dell'Ansaldo, era anche la banca della Edison, il che mi pare abbastanza importante considerato che la Edison deteneva i pacchetti azionari di maggioranza di una buona parte delle imprese elettriche italiane. Era anche la banca a cui facevano riferimento, a cui faceva riferimento una parte della finanza cattolica. Questa è una cosa che secondo me va ancora approfondita, io su questo ho pochi dati, però certamente sin dalle fasi di progettazione della Banca Italiana di Sconto nella metà del 14 c'è stato un contributo non indifferente della finanza cattolica a questo progetto, un progetto che già dall'inizio si definiva in maniera molto specifica. I cardini su cui la Sconto viene costituita sono in sostanza tre: sostituire gli uomini tedeschi a capo delle imprese italiane, cioè in sostanza strappare dalle mani della Comit i consigli di amministrazione delle principali imprese italiane, sostituire al capitale tedesco investito in Italia un capitale più compiacente che veniva identificato nel capitale americano, e in terzo luogo impostare una politica economica di cartello nel settore della siderurgia che permettesse ad un'impresa come l'Ansaldo, ma in particolare ad un cartello di cui l'Ansaldo voleva essere capo, di confrontarsi con la siderurgia, con quelli che venivano chiamati i tre siderurgici europei, che erano poi in sostanza i Krupp e la Schneider. Allora, questi tre punti di programma su cui la Sconto nasce sono ovviamente una dichiarazione di guerra non soltanto nei confronti di istituti di credito come la Banca Commerciale, sono anche una dichiarazione di guerra nei confronti di un equilibrio creditizio a livello europeo, perché mettono in discussione in sostanza anche partecipazioni azionarie che tramite la Commerciale o il credito italiano, banche come la Deutsche Bank, la Banque de Paris, di Paribas, eccetera, avevano in Italia, ma non solo in Italia. E penso per esempio alla Banca Franco-Italiana per l'America del Sud, che rappresentavano con partecipazione notevole. Quindi, secondo me, si tratta di essere un po' meno riduttivi nei confronti, appunto, di questa esperienza, che è sicuramente un'esperienza fallita, ma non è fallita soltanto per quella che Webster chiama la paranoia dei Perrone o le megalomanie dei Perrone, ma è fallita anche, se non soprattutto, perché ha provocato una reazione che non era soltanto a livello di industria di finanza italiana, ma era anche a livello di industria di finanza internazionale. Da questo punto di vista io suggerisco soltanto questa piccolissima cosa. Già a partire dal 17 ci sono all'estero, nei confronti delle banche alleate della Sconto, che erano poi la Barclays Bank di Londra e il gruppo Dreyfus di Parigi, ci sono pressioni da parte di banche alleate alla Commerciale, le quali cominciano a insistere perché la Sconto venga ridimensionata. E cominciano a circolare, appunto, in settori bancari di questo peso, di questa portata, che non erano pochi, voci sulla solidità dell'Ansaldo. Nel 19 queste voci si riprendono, e vengono intensificate, fino ad arrivare tra la seconda metà del 20 e la fine del 21 ad una vera e propria campagna all'estero contro la Banca Italiana di Sconto, in cui banche come appunto la Banca Franco-Italiana dell'America di Sud si rifiutano addirittura di scontare effetti garantiti dalla Sconto. Mi sembra che sia abbastanza per rendersi conto del quadro della situazione. E quanto all'esagerazione della figura di Nitti, io sarò molto breve. Io non credo di aver esagerato i rapporti tra Nitti e la Banca Italiana di Sconto. Veramente breve. Credo certamente che vada approfondita questa questione, perché se è vero che c'erano notevoli convergenze tra la politica proposta da Nitti e quella che andava proponendo Lanzando e la Sconto, è anche vero che ci sono delle discrepanze. Ritengo però che si tratti di tener conto dei rapporti strettissimi tra Nitti e la Banca Italiana di Sconto lungo tutto l'arco della guerra e che non siano sottovalutabili. Vielen Dank. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen. Erstmal hatte sich schon ganz am Anfang Herr Feldmann gemeldet, der eine größere vergleichende Finale Furioso. Dann würde ich, vielen Dank, vielleicht in der Schlussdiskussion anschließend an Herrn Mori, möglicherweise. Ja. Dann wäre Herr Cherry dran. No, alcune brevissime osservazioni, rapidissime. Una relativa alla relazione di Oltri. A un certo punto il relatore afferma che non esistono statistiche sui tassi di occupazione e disoccupazione in Italia negli anni del dopoguerra. C'è la difficoltà indubbiamente di reperirle queste fonti, ma alcune cose esistono. Io l'ho detto nella mia relazione stamattina, in particolare mi riferisco allo studio del Frascani anche su questi argomenti, o se no più in generale ai dati della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, questo per quanto riguarda questo punto. Per quanto riguarda la relazione della Falchero, anch'io tornerei su Nitti e in particolare sulla caduta di Nitti, che secondo me è un po' arbitrario voler concentrare solo sullo scontro per il controllo della Comit. Ci sono le elezioni del 19 che hanno una grande importanza, emergono forze nuove nell'ambito politico nazionale, come i popolari, i socialisti, insomma, raggiungono una forza imprevedibile anche rispetto alla situazione dell'anteguerra, e queste forze condizionano sicuramente la politica del dopoguerra e quindi la caduta. Questo mi pare che sia scontato, in quanto che la stessa classe dirigente non ha gli strumenti ancora da un punto di vista ideologico per capire quello che sta succedendo. Anche qui però con differenziazioni molto precise. Francamente io ci terrei a sottolineare che esistono nella classe dirigente italiana dei progetti che magari non vanno in porto, sicuramente non andranno in porto, i quali si ispirano a diversi modelli di politica economica. Ed è molto interessante andarli a rileggere, non tanto per capire, appunto per constatare un certo fallimento, come nel caso del Ministero Nitti, quanto per recuperare un certo spessore culturale di questa classe dirigente. Di qui la mia ipotesi di una linea di continuità di un gruppo dirigente omogeneo che parte già nell'età giolittiana e arriva poi negli anni del pieno fascismo, che ha una certa visione abbastanza precisa del ruolo dello Stato e della necessità per l'economia italiana di essere costantemente assistita. Ma non voglio andare più oltre su questo punto. Piuttosto mi preme dire, perciò avevo chiesto la parola prima dell'intervento di Cerri, al quale non posso dire altro perché purtroppo il tempo a disposizione è poco, che ho l'impressione che il tema delle altre serate, giustamente sottolineato, era quello dell'inflazione. Ho l'impressione che purtroppo, giunti alla fine, ci rimane ben poco, almeno per il caso italiano, per soffermarci su questo aspetto specifico. Tutti riconoscono che l'origine dell'inflazione in Germania ed in Italia è il bilancio pubblico, è la politica del bilancio. E francamente però, giustamente per altri motivi, qui si è parlato di industria, si è parlato di strategie dei complessi industriali che hanno un loro ruolo grosso, hanno un loro ruolo importante nel determinare l'inflazione, ma non esclusivo. Ecco che a questo punto io porrei, anche in relazione all'intervento di Olf Reich, porrei alcuni problemi che secondo me anche sul piano comparativo sono importanti. Qual è la struttura del bilancio e l'assetto dei carichi del bilancio di spesa, lasciamo stare l'entrata, di spesa in Italia e in Germania, prima e dopo la guerra? C'è un bel libro di Schirer, se non vado errato, che ha studiato comparativamente tutto il periodo che va dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, dandoci delle indicazioni comparative su Germania, Inghilterra, USA, per quanto riguarda il fenomeno della statalizzazione soprattutto degli oneri sociali. Cioè, voglio dire che questa linea di tendenza dell'assunzione dei carichi sociali da parte dello Stato è già presente da tempo, prima del conflitto, in questi paesi. Che succede in Italia? Ecco, nel 1914 la struttura del bilancio pubblico è ancora concentrata su alcune voci classiche dello Stato liberale: difesa, burocrazia, amministrazione, scuola pochissimo, e tutti i carichi sociali, istruzione, sanità e anche gli interventi pubblici ricadono sugli enti locali. Questo l'ho dimostrato in un mio studio recente apparso su Storia Urbana. A questo punto c'è un problema. La guerra cambia questo assetto profondamente. Nel 1918-22 la media delle spese sociali percentuale passa rispetto al 14 dal 7 al 17%. Questo non è dovuto soltanto all'onere imputabile alle spese per assistenza ai militari smobilitati, ma aumentano voci importanti come l'assicurazione malattia, come voci per la cooperazione, che non possono essere facilmente smobilitate. Ecco il punto. Di qui una difficoltà grossa del Ministero Nitti. Io non sono d'accordo affatto con quello che mi è parso di sentire dal racconto sul testo di Bonelli, su questa assoluta incapacità della classe dirigente del 1919 di fare delle scelte. Le scelte sono state fatte anche in relazione a quello che si poteva fare, e altrove mi pare di aver spiegato con molta chiarezza che il condizionamento della situazione finanziaria italiana veniva appunto prima cosa dall'estero, cioè veniva da un assetto di una bilancia dei pagamenti che dopo il 1919 non è più controllabile, veniva dalla chiusura politica, il presidente Wilson nega all'Italia i prestiti per la questione italiana, ma nello stesso tempo, oltre a queste questioni di tipo internazionale, c'era una questione interna. Come si fa a togliere da mezzo il prezzo politico del pane a un paese uscito dalla guerra che si è abituato praticamente per la prima volta a avere queste garanzie? Come si fa a togliere l'assicurazione sociale? Ecco, questo Giolitti lo farà, però poi viene il fascismo che lo farà ancora meglio di Giolitti, cioè a dire la struttura del bilancio pubblico raggiunta nel 1920 in Italia non si ripresenterà che dopo il 1945, cioè noi torneremo in epoca fascista a un ritorno molto marcato verso forme, diciamo, di regresso, e questi sono elementi che vanno tenuti presenti anche in relazione alle cause sociali dell'inflazione e alle difficoltà che incontra la classe dirigente del dopoguerra. Mi scuso per la lunghezza, ma purtroppo mi pare di essere questo un elemento che deve essere introdotto nel dibattito, in quanto sto. Vielen Dank für diese sicher sehr wichtigen Hinweise. Viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, das dürfte klarstellen. Wer wagt es dennoch, sich noch an der Diskussion zu beteiligen? Ich weise jetzt schon darauf hin, dass einige Probleme natürlich auch in der Schlussdiskussion wieder aufgegriffen werden können. Aber ich meine, wer nun spezielle Fragen hat hier, der sollte sie jetzt auch vorbringen und nicht hinterher uns draußen sagen, wir hätten uns hier repressiv verhalten. So wird's nicht. So wird's nicht laufen. Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich vorschlagen, dass wir 10 Minuten Pause machen, dass Herr Mori anschließend den die Zusammenfassung machen? Bitte?